Egal ob auf die Festen oder in die Diskotheken, dieser DJ legt überall auf, so ist das Leben. War sein Putz neues, kommt er mit Licht und Musik. Er hat die besten Sachen und spürt die Hits und die Beats. Der DJ BMO bei den besten Events hat die beste Stimmung, bis auf die Festen zu rennen. Und der Bass, der vibriert vor deinen in die Ohren. Und ist die Unlucky, da muss der seine ausbohren. Make Entertainment, das ist der Best. Aus den Orgest, Alter, kriegst du Kicks in der Face. Make Entertainment, ein knackiger Sound. Gimme the beat, play it fucking loud. Wir wollen nur O, geh den DJ oder den Mo. Scheiß die Arbeit im Sound, ja, dann muss das Klo gehen. Es ist der DJ BMO. Du machst das nie, nie, nie, nie mehr so. Yeah, er legt auf, hat einen drauf, er nicht auf, you're no shot. Es ist der DJ BMO. Du machst das nie, nie, nie, nie mehr so. Yeah, er legt auf, hat einen drauf, er nicht auf, you're no shot. Ey DJ, spür den Sound, der mal den Scheiß ins Blut deine Haut. Und wieder macht das geil, immer wieder dieser Style. DJ BMO, deine Lieder sind so geil, wie die Menge sie gibt, weil sie diesen Style liebt. Und man weiß, es ist er, wenn die Menge Welle schiebt. Wir wollen ja tanzen, wollen Party machen. Da DJ achtet auf alles, auf die kleinen Sachen. Make Entertainment, this is the best. Was dein Auge ist, Alter, kriegst du Kicks in der Face. Make Entertainment, ein knackiger Sound. Gimme the beat, play fucking loud. Wir wollen ja auch gehen, den DJ ja den Mo. Scheiß die Arbeit im Sound, ja dann muss aufs Klo gehen. Es ist der DJ BMO. Du machst das nie, nie, nie, nie mehr so. Yeah, er legt auf, hat einen drauf, er nicht auf, you're no shot. Es ist der DJ BMO. Du machst das nie, nie, nie, nie mehr so. Yeah, er legt auf, hat einen drauf, er nicht auf, you're no shot. Es ist der DJ BMO. Du machst das nie, nie, nie, nie mehr so. Yeah, er legt auf, hat einen drauf, er nicht auf, you're no shot. Es ist der DJ BMO. Du machst das nie, nie, nie, nie mehr so. Yeah, er legt auf.